Auf dem Sampler Berlin Club Tracks präsentieren sich unbekannte Namen, ein Phänomen, das, wenn man Berliner Taxifahrer Glauben schenken darf, einzig und allein aus Berlin kommt. Techno. Im Inlet der CD sind dann alle Clubs, die irgendwie mit Musik zu tun haben und nicht nur mit Techno, aufgelistet und es sind insgesamt etwa 130 Stück. Da die CD von 98 ist, werden wahrscheinlich wieder einige geschlossen haben und wieder neue geöffnet haben. Aber das zeigt, dass, was das Nachtleben angeht, keine andere deutsche Stadt auch nur annähernd Berlin das Wasser reichen kann. Egal, welche musikalische Richtung man gerade anstrebt. Hier von diesem Sampler jetzt Amphora.